Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ich kann mich noch ganz genau an zwei Telefonate erinnern, die ich im Jahre 2007 geführt habe. Anfang des Jahres schellte das Telefon und eine mir sehr, sehr vertraute Stimme, die meinem Bruder gehörte, der in Köln wohnt, die fing plötzlich an zu singen. So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der dürfte nie vergehen. So erklang es aus dem Telefon. Naja, bei Rheinländern, da ist das ja so üblich wohl. Aber bei uns passt das nicht ganz. Wir sind eher trockene Niedersachsen. Bruderherz, stell dir vor, heute bin ich Rentner geworden. Ich kann es noch gar nicht fassen. Ich war noch nie so glücklich wie heute. So, dass er jetzt nach 10 Jahren darüber anders denkt, das habe ich vor 14 Tagen erfahren, als ich mich mit ihm mal wieder über dieses Thema und dieses Lied unterhielt. Was war ich damals neidisch? Kein Wunder, Rainer war mir immer 4 Jahre voraus. Natürlich auch, logischerweise, in Sachen Rente. Da musste ich noch drauf warten, dachte ich zumindest. Am Ende des Jahres 2007 griff ich dann zum Telefon und rief meinen Bruder an und sang ihm das gleiche Lied vor, mit 2 Unterschieden, vom Text her und von der Stimmung her. So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der sollte schnell vergehen. Rainer wusste sofort Bescheid. Er wusste, was in der Zwischenzeit mit mir geschehen war. Trotzdem herzlich willkommen im Kreis der Rentner. Nein, ich war nicht glücklich über diesen Anruf. Beileibe nicht, denn ich wurde aus dem vollen Leben von einem zum anderen Tag in die Rente hineingeschubst. Ohne Nachfragen, ohne Untersuchungen, ohne Kontenklärungen, einige Jahre schneller und früher. Wenn ich dann noch auf die Höhe der Rente schaue, das ist schon sonderbar. Da sind 2 gleiche Ereignisse, nämlich der Renteneintritt. Der eine ist super glücklich und der andere möchte sich am liebsten ins letzte Mauseloch verkriechen. Denn seine frühzeitige Rente musste er teuer, sehr teuer bezahlen. Schließlich bekommt man nichts umsonst, besonders nicht dann, wenn es um die Rente geht. Rente, ist das eigentlich Glück? Ich dachte es zumindest in meiner Jugend so. Ich hatte meinen ersten Arbeitstag am 2. April 1962. Das war ein sehr denkwürdiger Tag, denn an diesem Tag hatte meine Mutter Geburtstag. Als ich von dem ersten Arbeitstag nach Hause kam, war die Bude voll von Geburtstagsgästen. Alle saßen sie um den Tisch herum. Als ich das Zimmer betrat, schmiss ich sauer meine Aktentasche in die Ecke mit einem Henkelmann drin und sagte, so ein Mist, noch 50 Jahre, 363 Tage und 12 Stunden, dann ist es soweit. Was haben die Geburtstagsgäste damals gelacht? Nein, ich brauchte nicht so lang zu warten, der Krebs schnitt mir von meiner Arbeitszeit 6 Jahre ab, unter Umständen auch von meiner Lebenszeit. Kann ich da noch singen, so ein Tag, so wunderschön wie heute? Kann ich da noch so unbeschwert und glücklich sein wie damals mein Bruder? Glück, was ist das eigentlich? Glück hat 1000 und mehr Namen und sieht in jedem Lebensabschnitt anders aus. Glück als Kleinkind, als Schüler, als Lehrling, als Verliebter, Verlobter, Verheirateter, später als Opa und Oma, als alter Mensch. Und wie sieht das Glück eines kranken Menschen aus? Davon könnte ich auch viel erzählen, welche Selbstverständlichkeiten plötzlich in meinem Leben zu einem unwahrscheinlichen Glück geworden sind. wenn man sich plötzlich nachts wieder umdrehen kann, auf der rechten und auf der linken Seite schlafen kann und nicht immer auf dem Rücken, wenn man sich duschen kann, ohne sich hinzusetzen, wenn man husten kann, ohne dass es schmerzt, oder wenn man im Krankenhaus in der Kapelle sitzt zu einem Gottesdienst und ein freundlicher Mensch schiebt einen im Rollstuhl bis zum Krankenzimmer. Glück hat viel mit Erinnern zu tun. Ist es nicht so, dass wir das Gute oft vergessen und das Schlechte behalten? Ich kann von mir sprechen. Da habe ich doch tatsächlich am vergangenen Montag vergessen, einfach vergessen, dass ich am 1. August 2014, also genau vor 3 Jahren, in der MHH meine Stammzellentransplantation hatte. Erst eine treue Leserin meines Blogs erinnerte mich daran. Du hast doch heute Geburtstag. Oh, das war mir peinlich. Stattdessen habe ich mich mit allen möglichen und unmöglichen Folgen eines Zeckenbisses auseinandergesetzt, den ich hatte. So ein kleines Vieh hat die Macht, nicht mehr an den kompletten Austausch meines Immunsystems zu denken. Und an meinen Lebensretter, dem Polizist aus Uelzen, habe ich nicht mehr dran gedacht, einfach vergessen. Allen Menschen habe ich erzählt, dass ich einen Zeckenbiss habe, aber von dem Glück einer erfolgreichen Knochenmarktransplantation. Unglück kann Glück vertreiben. Schon mal darüber nachgedacht, welche Dinge bei dir so das Glück ins Abseits schieben? Glück, dieses Wort steht für viel, wonach wir uns sehnen, was wir uns wünschen, was wir uns erhoffen und dann immer wieder neu erkennen müssen. Das schaffen wir nicht. Glück, jeder wird darauf eine andere Antwort finden. Ich glaube, bei uns allen ist aber eins gemeinsam, wenn wir ehrlich sind und in uns gehen, dass es nicht die materiellen Dinge sind, von denen wir das Glück erwarten. Glück hat sehr, sehr viel zu tun mit Menschen, mit Gefühlen, mit einem harmonischen Leben, alleine oder mit anderen Menschen zusammen. Ein Leben, das gelingt, bei dem man am Abend sagen kann, bitte noch einmal den gleichen Tag, so wie er war. Das Glück finden wir überall. Manchmal müssen wir uns nur umschauen und uns Dinge bewusst machen, die wir normalerweise für selbstverständlich halten. Auf jeden Fall aber existiert das Glück, ebenso wie die Schönheit, in den Augen des Betrachters. Das heißt, jeder von uns muss selbst entscheiden, was für ihn Glück und Schönheit bedeutet. Es sind nicht die Umstände, die über unser Glücklichsein entscheiden. Zufrieden und glücklich sein heißt nicht, keine Probleme zu haben, aber es bedeutet, dass man lernt, mit ihnen umzugehen und ihnen nicht erlaubt, dass sie den Blick für die Dinge trüben, über die man glücklich und zufrieden sein kann. Ich glaube inzwischen auch, dass das Glück darin liegen kann, wenn man mit einer Krankheit lernt zu leben. Wer weiß, ob nicht gerade die schweren Erfahrungen Glück bringen, die uns das Leben näher bringen. Ich musste meine Gesundheit gegen den Krebs eintauschen und ich habe durch viel Leid und Schmerzen, die ich erlebt habe, auch die Sicht nach vorne nicht verloren. Habe wieder neu das Glück gefunden, das Glück, das Jesus heißt. Das Glück der Sündenvergebung und das Glück wahrer Brüder und Schwestern, die mir nicht toi, toi, toi zugerufen haben oder halt da mal die Ohren steif, sondern die Hände gefaltet haben, für mich gebetet haben. Wer kann auf solche Fürbitte verzichten? Als 2006 meine Mutter starb, da wurde mir schlagartig klar, dass ich die treueste Beterin in meinem Leben verloren hatte. Da gibt es keinen Ersatz für. Nicht alles, das wissen wir selber, ist rosig in unserem Leben, aber der Blick meines Herzens sagt mir, mein Leben ist reich voller Möglichkeiten, wenn ich mich nur öffne für Gott und das Leben. Wenn ich nur glauben kann, dass mir das Wesentliche, also das Glück, immer wieder neu von Gott geschenkt wird, dann ist es ein gutes Leben, was auch passieren mag. Deshalb möchte ich mit euch einen Blick in die Bibel werfen, Bei Lukas 17, Vers 21 stehen Worte, die es in sich haben. Vielleicht haben wir zu oft über diese Bibelstelle hinweggelesen, sie nicht beachtet. Denn auf den ersten Blick spricht dieses Wort nicht unbedingt von Glück. Da wurde Jesus gefragt, wann kommt das Reich Gottes? Er antwortete ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder siehe da ist es. Denn seht, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Die Jünger waren aufgebrochen, hatten gespürt, wie ihr Leben aufblüht. Wie junge Verliebte dachten sie, jetzt wird alles anders. Jetzt finden wir das wahre Leben. Endlich werden wir glücklich sein, ohne Ende. Die Römer verschwinden, Jesus treibt sie raus, das Reich Gottes ist da. Aber das Glück dieser Jünger kam schnell in die Jahre, nicht in die Jahre, in die Tage. Sie wurden unzufrieden, ungeduldig. Jesus, wann kommt denn nun das Reich Gottes? So fragten sie ihn. Und sie meinten nichts anderes als, wann kommt denn nun das Glück, von dem du uns erzählt hast? Dabei lebten sie schon in dem Glück, aber sie sahen es nicht. Können Sie denn sonst eine solche Frage stellen? Jesu gibt mit seinen Antworten immer zu denken. Er sagt, das Reich Gottes kommt nicht so oder so, dass man es betrachten kann. Und man wird auch nicht sagen, da ist es, hier ist es. Denn das Reich Gottes ist inwendig in euch oder mitten unter euch. Haben wir gehört? Nicht später einmal kommt es. Nein, es ist schon da, entdeckt es. Es kommt darauf an, wie ich damit umgehe, ob ich krampfhaft versuche, es festzuhalten, es zu machen, es selber zu schaffen und mich dadurch hindere, es wahrzunehmen oder einfach anzunehmen. Vielleicht vertreibe ich es auch sogar mit meiner Aktivität. Oder ob ich mich einfach darauf einlasse, bereit bin, mit dem Herzen zu entdecken, was ich eben noch nicht gesehen habe. Und dann ist es da, dann sieht man es. Was sagte der Fuchs zu dem kleinen Prinzen? Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das Reich Gottes, so sagt Jesus, ist schon längst da. Ihr braucht gar nicht darauf zu warten. Seht ihr es denn nicht? Offensichtlich ist alles normal geworden in unserem Leben. Vielleicht auch schon hier die Zusammenkünfte. Man geht einfach hin, schon viele Jahre. Die Gemeinschaft gehört mehr oder weniger zum Ablauf eines Sonntags hinzu. Normal, ist logisch. Das habe ich auch immer gedacht. Der Besuch des Gottesdienstes ist normal und das reißt einen nicht unbedingt vom Sockel. Doch nach meiner OP, dann der erste Gottesdienst, den ich nur über das Fernsehen vom Bett aus erleben konnte, da freute ich mich schon drauf wie ein Kind. Und dann auf den nächsten, als ich im Rollstuhl live dabei sein durfte. Das war gut, als ich damals genügend Tempos bei mir hatte. Plötzlich ist alles nicht mehr selbstverständlich. Da sehnt man sich unendlich nach dem Wort Gottes, was man mit anderen teilen möchte. Und dann kann man sagen, der Gottesdienst ist die wichtigste Veranstaltung in der Welt. Warum? Christen sind Bürger des Reiches Gottes. Nicht erst dann, wenn sie die Augen zumachen. Nein, wir sind es jetzt schon, hier und heute. Wir treffen uns doch regelmäßig zu Bürgerversammlungen des Reiches Gottes. Wir wissen doch, dass wenn wir in einen Gottesdienst gehen, nicht dahin gehen, um Gott zu dienen, sondern um uns von ihm dienen zu lassen. Ein himmelweiter Unterschied. Was sind das für arme Menschen, die sich nicht von Gott dienen lassen wollen, sondern die in den Wald gehen müssen, um einen Ersatzgottesdienst zu zelebrieren, der doch nur im Grunde ein Klopfen auf die eigene Schulter ist. Denn welcher Hase, welches Reh will man zum Abendmahl einladen? Mit welchem Wildschwein will man Loblieder singen? Solche Menschen sollten das auf anderer Ebene auch konsequent leben und sich nicht von einem Pastor, sondern von einem Oberförster beerdigen lassen. Aber das machen sie meistens nicht. Tolstoi hat gesagt, Gott kennen ist Leben. Zugegeben, manchmal fällt uns das irdische Glück zu, manchmal werden wir auch sehr gebeutelt. Doch das wahre und bleibende Glück werden wir letztendlich nur in der Verbindung mit Gott und Jesus finden. Die Frage ist doch, rechnen wir mit Gott, mit dem Glück unseres Lebens, mit seinem Reich oder rechnen wir nur mit uns? Ein ganz wesentlicher Unterschied. Und das Entscheidende, das Reich Gottes, ist unseren Händen entzogen. Es ist unverfügbar, aber es ist geschenkt, anvertraut auf Zeit, wie das Leben selbst. Und was uns reich macht in unserem Leben, an Liebe, an Beziehung, an Freude, die wir im Geschenk des Lebens haben. Gottes Reich, was ist das eigentlich? Ganz sicher ein Begriff, der uns sehr nahe berührt, wenn wir über Glück und über das volle und heile Leben nachdenken. Das, wonach wir uns immer gesehnt haben und bis heute sehnen, was wir am liebsten festhalten möchten, aber vergeblich. Ich bin sicher, uns ist alle schon mal so ein Stück Reich Gottes begegnet, ganz persönlich, vielleicht in der letzten Woche, vielleicht sogar auch heute, jetzt hier im Gottesdienst. Reich Gottes ist auch da, wo Mauern des Schweigens und der Kälte durchbrochen werden, wenn Menschen sich die Hände reichen und es zur Versöhnung kommt. Glück können wir nicht machen. Mein Glück macht ein anderer Gott. Und ich kann es mir nur schenken lassen. Ich kann es nicht erarbeiten. Aber es ist schon da. Wir sehen es nur oft nicht, weil wir so viel auf andere Dinge sehen. Wer ermöglicht uns denn den Blick auf das bleibende und echte Glück? Es ist der, der durch seinen Tod die Glückstüre zum Vater aufgestoßen hat. Es ist Jesus. Ich glaube, der jüdische Rabbi hat recht, der zu sagen pflegte, dass die meisten Menschen hin und her reisen, immer im Kreis herum auf der Suche nach Glück und Jagd nach Reichtum. Dann sind sie enttäuscht, dass sie weder das eine noch das andere finden. Vielleicht, so sagt er, wäre es besser, wenn sie einmal anhielten und dem Glück erlaubten, sie doch zu finden, wo sie sind. Gott kennen ist Leben. Suchen wir das Glück außerhalb von Jesus und seinen Vorgaben, werden wir alles Mögliche an Glück finden, aber nicht das, von dem die Bibel spricht. Glück zu definieren ist kein leichtes Unterfangen, weil wir es meistens immer bei den Gefühlen einordnen. Glück ist aber mehr als ein Gefühl, welches enormen Schwankungen unterworfen ist. Glück basiert im Reiche Gottes auf die Erfahrung mit Gott. Und es wird einem jeden Menschen geschenkt für Zeit und Ewigkeit. Gott will auch dann noch unser Glück, wenn er Unglück in unserem Leben zulässt. Ist das nicht etwas verrückt? Gott will auch dann unser Glück, wenn er Unglück in unserem Leben zulässt? Dies zu glauben ist nicht ganz einfach, besonders wenn man selbst betroffen ist oder mitten in einer solchen Lebenssituation sich befindet, wie manche vielleicht gerade. In das Glück wird man nun nicht hineingeboren. Die Grundlage dazu ist das Wort Gottes. Der Glaube kann nicht aus einer Laune heraus entstehen, sondern durch einen unerschütterlichen Entscheid, nämlich diesem Jesus, der uns das Rezept zum Glücklichsein gegeben hat. Ihm nachzufolgen, ihm vertrauen, dass wir glücklich sind und glücklich bleiben, wenn wir bei ihm bleiben. Sind wir in Christus, sagt die Bibel, so sind wir eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Diese neue Schöpfung kann lernen, dass sie die genau gleichen Probleme hat wie bisher, genau die gleichen widerwärtigen Situationen, die gleichen Kontakte zu Menschen wie früher, aber sie dann plötzlich ganz neu zu sehen und vor allen Dingen ganz neu darauf zu reagieren. Wollen wir unseren Glauben nicht wieder erneuern, um glücklich zu sein? So ein Tag, so wunderschön wie heute, das Lied kann ich inzwischen wieder ganz fröhlich singen, wie damals mein Bruder. Denn jeder Tag mit Jesus ist und muss ein guter Tag werden, mit und ohne Krebs. Schließlich steht meine Zeit in Gottes Händen, weil das Reich Gottes mitten unter uns ist und mitten in mir. Komm doch einfach mit, es lohnt sich. Alles, was ich jetzt gesagt habe, das möchte ich zusammenfassen in einem kleinen Film. Das war eine ganz spontane Geschichte. Da rief mich doch jemand an und sagte, Mensch, mach doch da mal einen Film über das Glück. Und dann habe ich mich gestern Nachmittag noch hingesetzt und habe in meinem großen Archiv rumgewühlt. Und was da rausgekommen ist, das hören und sehen wir jetzt. Das ist Glück. Gestern durfte ich erfahren, deine Gnade Schritt für Schritt. Gab es überall Gefahren? Du warst mit. Heute werde ich verspüren, deine Gegenwart so nah, denn ich weiß, du wirst mich führen. Du bist da. Morgen wirst du mit mir gehen, was auch immer kommen mag. Deine Hilfe werde ich sehen, jeden Tag. Ewig ziehst du deine treuen Segenshände nicht zurück. Ja, darüber darf ich jubelnd freuen, das ist ewig Glück.